was du sagst und was du tust, ist das, was du meinst. Wo du schon warst, wohin du noch willst, wohin du auch gehst und wo du hier stehst. Klopf dir selber auf die Schulter und sei stolz auf dich. Was du schon erreicht hast, schaffen andere nicht. Klopf dir selber auf die Schulter und bleib am Ball. Jeden Tag faulenzen, setz dich dein Fall. Was du erzählst, ist deine Vision, dein klares Ziel. Weißt du für dich schon, und dass du es packst, hat dein Wille zählt. Ja, was du schaffst, was immer du willst. Klopf dir selber auf die Schulter und sei stolz auf dich. Was du schon erreicht hast, schaffen andere nicht. Klopf dir selber auf die Schulter und bleib am Ball. Jeden Tag faulenzen, setz dich dein Bein. Klopf dir selber auf die Schulter und sei stolz auf dich. Was du schon erreicht hast, schaffen andere nicht. Klopf dir selber auf die Schulter und bleib am Bein. Jeden Tag faulenzen.